Hansa-Ding. Club-Ding mit Florian. Einen schönen Montagabend. Hier ist das Club-Ding, die Sounds of the Underground in the Mix. Heute Mix-Special. Heute wieder ein Local Hero bei uns zu Gast. Max Metzinger aus Saarbrücken, DJ und Produzent. Sein Set besteht ausschließlich aus eigenen Produktionen und Kollaborationen mit anderen Artists aus der Gegend. Also gönnt euch wirklich eine Stunde lang House- und Tech-House-Musik mit absolutem Club-Charakter. Vervollständigt wird das dann durch einen Mix von DJ Mad Guy in der zweiten Stunde. Wird also ein geiler Abend. Mit euch, mit dieser Musik, mit Clubding. Viel Spaß uns allen. Unser Ding. Clubding. DJ Mix.

Eine Stunde lang DJ Max Metzinger aus Saarbrücken in the Mix für euch. Ganz viele von seinen lokalen Kollegen hat er mit reingeholt. Wirklich geiles Set gewesen. Heute ist das Clubding The Sounds of the Underground in the Mix tatsächlich von DJ Mixen geprägt. Und als nächstes haben wir DJ Matt Guy. Wenn ihr den jetzt noch nicht kennt, alles okay. Der kommt aus UK. Hat zuerst mit so einer Residency für Q in Chesterfield begonnen und hat dann ganz viele Clubs in Großbritannien unsicher gemacht, war dann zum Beispiel auch im Egg in London, was ja wirklich ein ganz, ganz, ganz bekannter Club ist. Und er hat natürlich auch einen Track am Start und so nach Corona hat man ihn kennengelernt mit Set My Mind Free. Da hat man wirklich so gemerkt, die Energie, als die Clubs wieder aufgegangen sind und jeder will feiern. Genau das hat er damit raustransportiert. Damit ist er, denke ich, sehr erfolgreich geworden. Und jetzt haben wir Matt Guy für euch eine Stunde lang in the Mix im Clubding. Unser Ding. Clubding. DJ Mix.

some noise for New Age in the house. Right now we got a speciality for ya. Who do we know you're gonna get him again? The man like Lassie, he's wicked. Love, respect you. Don't.

kiss. That's a